wissen, die Nacht ist nur ein stummes, graues Meer. Die Welt bedeckt mit Dunkelheit und Tod. In den Herzen brennt kein Feuer mehr. Statt wilder Flammen nur noch kaltem Glut. Gedanken an Rache, Gedanken voller Wut. Blinde Augen, blinder Hass. Die Stimmen sind verstummt, sind verstummt. Meine Sinne sind geschärft, meine Augen sind erwacht. Mein Leben ist verflucht, mein Herz schlägt nur noch für die letzte Schlacht. Die letzte Schlacht, meine Seele ist befreit, mein Mut ist erwacht. Meine Tage sind gezählt, mein Herz kämpft nur noch. Die letzte Schlacht, die Erde aus den Angeln gerissen. Das Gleichgewicht wurde zerstört. Eine Kreatur aus Hass und Verderben. Ich kämpfe wie ein krankes, einsames Tier. In meinen Adern gefriert das Blut. Statt warmes Rot strömt nur noch kalte Glut. Blinder Wahnsinn, blinde Rache, alles liegt in Schutt und Asche. Meine Sinne sind geschärft, meine Augen sind erwacht. Mein Leben ist verflucht, mein Herz schlägt nur noch für die letzte Schlacht. Die letzte Schlacht, meine Seele ist befreit, mein Mut ist erwacht. Meine Tage sind gezählt. Mein Herz kämpft nur noch für die letzte Schlacht. Die letzte Schlacht. Die letzte Schlacht. Die letzte Schlacht. Der Tag von dumpfen Schmerz zerfressen. Die Nacht ist nur ein stummes, graues Meer. Die Welt bedeckt mit Dunkelheit und Tod. In den Herzen brennt kein Feuer mehr. Statt wilder Flammen nur noch kaltem Glut. Gedanken an Rache, Gedanken voller Wut. Blinde Augen, blinder Hass. Die Stimmen sind verstummt, sind verstummt. Meine Sinne sind geschärft, meine Augen sind erwacht. Mein Leben ist verflucht, mein Herz schlägt.